Das Thema Topper erfreut sich auch immer größerer Beliebtheit. Topper oder Komfortauflage? Was ist das eigentlich, beziehungsweise wofür nutze ich das im Optimalfall? Der Topper ist ursprünglich gedacht für ein Boxspringbett, das ist so ein Topper, auf einer entsprechenden Matratze. Sie können einen Topper nicht einfach auf jede Matratze legen. Sie müssen sich vorstellen, eine Matratze hat grundsätzlich immer Zonen und soll in ihrer Eigenschaft für die optimale Anpassung sorgen. Wenn Sie jetzt einen Topper drauflegen, der solch eine Höhe hat, auch 5, 7 oder auch mehr Zentimeter, werden Sie diese Zonen überbrücken und die ergonomischen Eigenschaften sehr stark minimieren. Der andere Punkt ist, wenn Sie so einen Topper auf eine normale Matratze legen, wird es einen Wärmestau geben. Denn eine normale Matratze hat natürlich einen Bezug, dort sammelt sich Feuchtigkeit, welches dann verdunsten soll. Wenn der Topper drauf liegt, ist die Verdunstung nicht gegeben und es gibt Stockflecken. Also ist bei guten Boxspringbetten es auch so, dass zum Beispiel wie hier ein 3D-Gewebe drauf ist, um die Durchlüftung optimal zu gewährleisten. Beim Boxspringbett ist hier unten drunter die Ergonomie und hier die Gemütlichkeit. Nie auf die Idee kommen zu sagen, ich kaufe mir jetzt einfach einen Topper, weil meine Matratze nicht gemütlich ist, wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Sie werden etwas weicher liegen, aber Sie werden auf keinen Fall eine durchgelegene Matratze durch einen Topper optimieren. Lassen Sie sich beraten, was zu Ihrer Matratze passt oder ob Sie überhaupt einen Topper benötigen.